Aufgabe 6.3 C. Frau Rothen hat sich entschlossen, ein Auto zu mieten. Hören Sie sich das Gespräch an. Sind die Aussagen in Ihrem Buch richtig oder falsch? Korrigieren Sie die falschen Aussagen. Guten Tag. Sie wünschen? Guten Tag. Ich brauche einen Mietwagen. Welche Kategorie wünschen Sie denn? Einen Kleinwagen. Ich fahre keine weiten Strecken. Hauptsache, ich bin mobil. Ich bin nämlich zur CBT und möchte nicht von öffentlichen Verkehrsmitteln abhängig sein. Kein Problem, ich schaue mal nach, was noch frei ist. Ja, Kategorie A, da haben wir einen Smart Fortwo, einen Opel Corsa und einen kleinen Fiat, einen Cinque Cento. Oh, einen Smart. So einen wollte ich schon immer fahren. Und der ist praktisch, den kann man ja fast überall hinstellen. Wie viel kostet das? Wie lange brauchen Sie den Wagen? Von heute an, also 3.3. bis 6.3., also 4 Tage. 4 Tage, das macht 169 Euro für den Smart, 180 Euro für den Opel und 186 Euro für den Fiat. Der Smart verbraucht nur 4 Liter auf 100 Kilometer. Versicherung für alle Schäden, Mehrwertsteuer und unbeschränkte Kilometerzahl sind im Preis inbegriffen. Das gilt für alle Modelle. Das hört sich ja gut an. Also, ich nehme den Smart. Gut, jetzt brauche ich nur noch Ihren Namen und Ihren Pass oder Ausweis. Mein Name ist Rothen. Rothen mit T und einem H. Der Vorname ist Claire. Und wie zahlen Sie? Mit der Kreditkarte. Ich habe gesehen, Sie akzeptieren praktisch alle Kreditkarten. Können Sie mir eine Rechnung machen, damit ich das auf meine Spesenabrechnung für die Firma setzen kann? Selbstverständlich. Also sobald Sie bezahlt haben, komme ich mit Ihnen und begleite Sie zu Ihrem Mietwagen. Ich gebe Ihnen dann die Papiere und wir überprüfen gemeinsam, ob der Wagen okay ist. Der Wagen steht am Ausgang des Terminals A. Sie müssen ihn dann am 6.3. dort wieder abstellen und die Schlüssel hier am Schalter abgeben. Die Papiere lassen Sie im Wagen und nehmen nur den Mietvertrag mit. Haben Sie sonst noch Fragen? Ja. Hat das Auto auch ein GPS, ein Navigationssystem? Ja, der Smart und der Cinquecento haben eines. Da habe ich ja wirklich Glück gehabt. Gut, dann gehen wir, Frau Rothen.